perfektes Public-Viewing-Wetter. 23 Grad momentan in der Offenburger Innenstadt. Die Sonne scheint noch, blauer Himmel mehr oder weniger. Also einem Fußballfest der ersten Klasse steht nichts im Wege. Heute Nacht dann recht kühl, klar und frisch bei 13 bis 8 Grad. Morgen Sonne mit ein paar Wolken bei bis zu 25 Grad. 19 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Die Nachrichten aus unserer Region. Mit Andrea Schindler. Mehr Fahrer fluchten in der Ortenau. Während landesweit die Zahl der deswegen Verurteilten zurückgeht, stieg die Zahl bei uns von 1860 Fälle 2007 auf über 2000 im vergangenen Jahr. Richtfest für Wartungshalle der deutschen Luftrettung am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden. Das 7-Millionen-Euro-Projekt soll Ende des Jahres fertig sein. Dort sollen alle Hubschrauber der DRF aus Deutschland, Dänemark und Österreich gewartet werden. Total betrunkene Randalierer in Bühler Kirche erwischt. Einer hatte 2,2, der andere 2,6 Promille Intus, als sie das Taufbecken beschädigten. Wegbereiter der klassischen Moderne ab morgen im Museum Frieda Burda in Baden-Baden. Den befreundeten Künstlern Ferdinand Léger und Henri Laurent wird erstmals eine gemeinsame Ausstellung gewidmet. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 12:30 und unter hitradio.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Lydia Englisch. Startaufstellung im EM-Viertelfinale. Fußball-Bundestrainer Löw sortiert die Offensive gegen Griechenland um. In Erwartung des griechischen Abwehrblocks hat sich Löw nach Medienberichten zu drei Wechseln entschieden. Miro Klose, Marco Reus und André Schürrle sollen von Beginn an auflaufen. Torjäger Mario Gomez bekäme zunächst eine Pause. Das Spiel in Danzig wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Eskaliert der Konflikt in Syrien. Die syrische Luftabwehr hat einen türkischen Kampfjet abgeschossen. Die Türkei hatte zuvor ein Militärflugzeug vor der syrischen Küste für vermisst erklärt. Mehr dazu von Giljaron. Das Kampfflugzeug vom Typ F4 stürzte ins Meer. Die Piloten sollen bereits von der türkischen Marine geborgen worden sein. Sie seien bei bester Gesundheit, hieß es. Türkeis Premierminister Tayyip Erdogan teilte mit, Syrien habe sich bereits für den Zwischenfall, der sich in den Mittagsstunden ereignete, entschuldigt. Die großen vier der Eurozone sind sich einig. Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien wollen mit einem 130 Milliarden Euro Paket für mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa sorgen. Darauf verständigten sich die Regierungschefs bei einem Vierertreffen in Rom. Außerdem will sich das Quartett auf dem EU-Gipfel nächste Woche gemeinsam für eine Finanztransaktionssteuer einsetzen. Zum Abschluss des Prozesses gegen den norwegischen Attentäter Breivik haben Opfer und Überlebende der Anschläge noch einmal das Wort ergriffen. Sie drückten ihr Vertrauen in die Entscheidung der Justiz aus. Die Verteidigung fordert eine Haftstrafe für den 33-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft will Breivik in eine psychiatrische Anstalt einweisen lassen. Das Urteil wird Ende August erwartet. Zum Auftakt des Formel-1-Rennwochenendes im spanischen Valencia zeigt sich Weltmeister Sebastian Vettel in guter Form. Der Red Bull-Pilot fuhr im freien Training die schnellste Zeit. Dahinter landeten Nico Hülkenberg im Force India und Kamui Kobayashi mit seinem Sauber. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Radquadrat Gengenbach. Das Radsportzentrum in der Region. 1000 Quadratmeter, mehr als 1000 Räder. Link Radquadrat in Gengenbach, direkt an der B33, Ausfahrt Strohbach. Gerade vorneweg, falls Sie sich gerade schon gefragt haben, was das für eine große Rauchsäule in Richtung Kehl, Straßburg ist, wir haben bei der Polizei nachgefragt und gerade eben erfahren, in Straßburg brennt eine Papierrecyclingfabrik. Nähere Informationen gibt es momentan noch nicht. Der Blick auf die A5, Karlsruhe Richtung Frankfurt, zwischen Karlsruhe Nord und Bruchsal, eine Baustelle, 10 Kilometer stockend. Und auf der B33 gibt es zwischen Schiltach und Hausach Behinderungen am Bolfacher Tunnel. Dort ist durch die Sprengarbeiten der Brandalarm ausgelöst worden. Die Ampeln stehen auf Rot, der Fehler wird aber umgehend behoben. Geblitzt wird in Offenburg am Südring Richtung Ortenberg, Höhe Tennisplätze, und in Lahr beim Terrassenbad in der 30er-Zone. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage tschüss, wünsche Ihnen ein klasse sonniges Wochenende und ein tolles Fußballfest heute Abend, 20.45 Uhr, Anpfiff, Deutschland gegen Griechenland, und jetzt übernimmt Charlie 2000 wieder das Ruder. Machen Sie es gut, tschüss. Schalt das Radio an, Charlie 2000, der ist so gut gelaunt. Dinge weg. Heute wird's hier heißer als auf einem Sonnendeck. Der Beat wird durch den Club gekloppt, bis die Meute tobt. Verkloppt ist doch nur der, der den Tag vom Abend lobt. Denn heute gibt es keine Gnade, jetzt wird's hier mal aufgedreht. Heute bleibt die fünfmal gerade, bis hier keine Wand mehr steht. Heute ist kein Tag zu sterben, heute wird hier Wasser leer. Leute, schwingt jetzt eure Hüften, bis der ganze Laden weht. Ein. Wir drehen schon mal die Boxen auf und hauen die Beste rein. Dann fahren wir zur Hölle, denn da soll ne Party sein. Freunde, macht hier keine Faxen, gebt mal richtig Gas. Entweder brecht ihr euch die Haxen oder ihr habt Spaß. Geschlafen wird doch heutzutage nur im Megapark. Lasst uns diese Party feiern wie den letzten Tag.

jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit interessanten Menschen. Volltreffer. Casino Dance Night im Casino Baden-Baden. Abtanzen und Spaß haben, immer am zweiten Freitag im Monat im Casino Baden-Baden. Wo sonst? Also, seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo Ihr Zuhause ist. Herr Müller, ja? Sie machen jetzt schon seit Stunden Kaffeepause. Was halten Sie denn mal von Arbeiten? Na, Sie wissen doch, man muss den Kaffee trinken, solange er günstig ist. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Maxima Extra Kaffee 500 Gramm für nur 2,77 Euro. Und Toast und Sandwich Schinken 150 Gramm für nur 77 Cent. Netto Markendiscount. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. Mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Auf die Plätze, fertig, los! Auf zum 8. Hoch 3 Firmenlauf am Freitag, den 29. Juni ab 19 Uhr am Festplatz Königswaldsee in Offenburg. 5,6 Kilometer Laufstrecke im Gewerbegebiet der Zukunft und jede Menge Spaß. Halten Sie sich fit und gewinnen Sie mit Ihren Arbeitskollegen tolle Preise. Informationen und Link zur Anmeldung unter hitradioohr.de. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Mit der Nummer 10. Manfred! Hey, was? Hi, ich verkaufe meine Schlittschuhe. Gewinne über 15 Millionen potenzielle Kunden. Mit eBay ohne teures Nachspiel. Nur dieses Wochenende. Als privater Verkäufer 100 Auktionen kostenlos einstellen. eBay, mein Ein für alles. Hitradio Ort nach Oberkirch. Am Samstag, 23. Juni von 10 bis 18 Uhr sind in der gesamten Oberkircher Innenstadt die Kleinen die Größten. Es ist wieder Kindertag. Über 70 Attraktionen zum Spielen und Toben und auf der Hitradio-Ohr-Showbühne, Tanzaufführungen, Schlangen- und Zaubershow und viel Musik zum Mitmachen. Stargast in diesem Jahr Sebastian Wurt, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar. Der Oberkircher Kindertag, Samstag, 23. Juni. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend im Codex Single Party. Ladies 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr ist das gültig. Und jeder, der kommt und möchte, kriegt ein farbiges, leuchtfarbiges Bändel. Grün heißt Single, für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Und Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Heute Abend im Codex in Aachen. Action pur, ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy! Das ist ja unfassbar. Wow. Ja, super. Yeah. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Dann kann's losgehen. Super. Good time! Hey! Oh, hallo, Freunde! Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. Welcome.

Woche nicht kommt in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio Ohr. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Das ist auch mal was anderes, hä? David Guetta und Wes. Wir haben 19.38 Uhr in wenigen Sekunden. Willkommen! Something big's happening downtown. Verpass es nicht! Erlebe hautnah das coolste, neueste, hipste, krasseste und lustigste. Oh, voll süß! Sei live am Start und check aus, worüber morgen alle reden werden. Also wirklich wahnsinnig gut. Here we go again! Der Freitag, kompakt am Freitag. Here we go. The point where everything is completely unimportant. Except the beat. Do you want it? Do you really want it? Here we go. Come on, dance with me. Move your body. I'm talking to you. ciao. Depeche Mode. Bombastic Rhymes. Showtime. Noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Wie alle. Jetzt kommt's. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? Backstreet Boys mal wieder ganz anders. Darf ich mich kurz in die Werbung verabschieden? Nach Schwamm, bis gleich. Gleich geht's weiter. Werbung. Und wir sind raus. Hitradio Ohr. Einfach näher dran an der Fußball-Europameisterschaft 2012. Sehen Sie alle Spiele live auf großer LED-Wand und feiern Sie mit bei den Aftershow-Partys nach den Deutschlandspielen beim Public Viewing im Industriegebiet Düna 5, Malberg-Ettenheim. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Das Telefonbuch fragt nach. Wissen Sie, wo man hier Jogis Jungs auf dem Weg zum Titel anfeuern kann? Leider nein, aber das wüsste ich gerne. Da sind Ihnen rund 2 Millionen Nutzer voraus mit der Gratis-App von Das Telefonbuch. Hier finden Sie alle Public Viewings und Sportsbars in Ihrer Nähe. Das geht natürlich auch online auf dastelefonbuch.de. Das ist ja super. Das Telefonbuch. Ein Service Ihrer Verlage, Das Telefonbuch. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Der Berg ruft zur 15. großen Mallorca-Party des Männergesangsvereins Schuttertal. Party pur ist angesagt mit Keep Cool, der Top-Life-Band aus Österreich, Sangria-Fasteke, Bierkönig, Schinkenstraße, riesige Haifischbar und Tropenhölle mit 12 Meter langer Bartheke. Der Fluch des Eichbergs. Jetzt mit Buspendelverkehr. Einzusehen unter mgv-schuttertal.de. Wir sehen uns am Samstag, 23. Juni bei der Mallorca-Party ab 19 Uhr in Schuttertal am Eichberg. Eine spitzenmäßige Party wünscht Runa Schlag, ihr kompetenter PC-Spezialist vor Ort, sowie mobiler DJ für ihre ganz besondere Feier. www.alles-schuttertal.de. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Die haben Wimbledon exklusiv. Formel 1, die Bundesliga sowieso. Live-Sport ohne Ende. Oh Mann, Sky sollte man haben. Na dann los, holen Sie sich Sky. Jetzt nur für kurze Zeit zum Vorteilspreis beim Supersportsommer von Sky. Alle Infos zur Aktion auf sky.de. Sky, ich sehe was Besseres. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelier Spinner ist's immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelier Spinner in Laon, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelier Spinner. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach dem Fußballspiel geht's ins Codex. Ist ja klar nach Drama. Außerdem ist heute freitags die Single Party. Ladies erhalten 10 Euro frei Verzehr. Bis 24 Uhr. Dann gibt's die Leuchtbändel. Grün heißt Single und für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rosa, welcome du Ponderosa. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Heute Freitag. Und ab 23 Uhr die Live-Übertragung hier über Hitradio. Hey! Morgen Samstag Projekt X. Zu jedem Longdrink gibt's einen Buchstaben. Wenn ihr das Wort Smirnoff zusammen habt, bekommt ihr eine Flasche 07 Smirnoff gratis. Und bis 0 Uhr gibt's die Aktion Wodka Lemon 2 Euro. Festhalten, jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime. Was a summer of 69. Me and Ja, was sagt man dazu, ha? Brian Adams im Sound von David Guetta. Hey. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 3000. Oh yeah. Charlie 3000. Und das ist der Power ins Wochenende. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hit Radio Ohr. Are you ready? Abgefahren was? Spinnst du? Mehr als abgefahren. Einfach näher dran. Mach mal lauter! Und hier ist die ganz neue Mickey Krause. An, nur noch die Schuhe an. Springen! Ich sagte springen! Das halten eure Schuhe aus! Und wenn nicht, dann bestellt euch neue! Wir waren im Kino. Mit dem Dino, danach ein Glas Wein, dann gingen wir heim. Wir kannten uns 2 Tage, noch nicht sehr lang, keine Frage. Sie ließ mich kurz allein und dann kam sie wieder rein. Und was musste ich da sehen? Bote und krass mit der Pfote. kaum lass ich ihn rein, schon fängt er an zu schreien. Sie hat ja nur noch Schuhe an, die neue Micky Krause. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Also nur Tom. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, qui dit famille dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Ganz kurz 20 Uhr durch, willkommen, immer freitags. Ab 19 Uhr mit eurem. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Lauschen, liebe Klang, nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. There's a killer on the road.

Ja, na schön, in dieser Version habt ihr das wahrscheinlich noch nie gehört, eh? Das ist der Power ins Wochenende und hier geht's bald los. Ich bin damit mit einem Auge auf dem Bildschirm. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich.

So, jetzt geht's bald los hier. Ich sehe es mit einem Auge. Aber das soll mich nicht hindern, hier weiterzumachen. Achtung, Männer, stillgestanden! Achtung! Sir, ja! Sir! Nein, Sir! Achtung. Ja, Sir! Achtung. Spaß? Ja, Sir! Ja, Sir! Wir deppern die Attack, Fischer can rock the flock around the clock non-stop is our till ya! Und über eins bin ich ja ganz froh, mein Freund Al Bundy ist auch beim Public Viewing. Und ich habe ja meine Ruhe, ach, das ist mein schönster Tag. Here we go, ISMC here. Take a look on the television, no gunshot and blood, death and no program, level vibe, but they know they can't run. Das passt auch optimal nach Schwärmer. Auf der einen Seite habt ihr den Fernseher an, auf der anderen Seite habt ihr das Radio. Da kommt mein Power von hinten. Oder von der Seite. Alle, die sind noch zugeschaltet, willkommen. You know that I would be a liar if I was Das passt jetzt richtig zum Spielbeginn, ne? Feuer! Billy Joel, Prodigy on Scooter. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Yeah, come on, light my fire. Schmerzlos nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, ist das klar? Schön, R.E.M. und Ken Laszlo, der Wahnsinn! Das ist der Power ans Wochenende heute. Was hörst du jetzt, Chuck? Charlie hat die Zukunft im Programm. Machen Sie den Trübsinn ein Ende. Jetzt geht's rund. Haltet euch fest. So, und das lag hier ähnlich jetzt. Auch wieder zwei Interpreten auf einer Spur. Fußball, die doofe Witze-Ecke muss kommen. Vorher in der Innenstadt ein Mann zum anderen völlig aufgelöst zu seinem Kumpel. Entschuldige, aber ich bin total durcheinander. Ich suche meine Frau. Darauf der andere, ja, mir geht es auch so. Seit 30 Minuten suche ich sie schon. Ja, wie sieht deine denn aus? Ja, meine, sie hat blonde, lange Haare, ist 1,80 groß, braun gebrannt, vollbusig, schlanke Figur, einen super kurzen Mini und weißes, enges Top ohne BH. Und wie sieht deine aus? Der andere, ja, scheiß drauf, wir suchen deine. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. So, was denn? Was denn? My darling angel, girl, you're my. life is one big party when you're still young. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shorty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Ja, das ist mein Spitzen-Mashup, ne? Nachtschwärmer. John Chet, Shaggy und Whitesnake. My friend and I'm in need. You're a queen and that's how you should be treated. So you never get the loving that you needed. To the left, but I call it the heated. Einen in der doofen Witzecke bin ich noch schuld. Nachtschwärmer, wenn wir zwei kommen. Eine etwas reiche Frau reist nach Paris und bestellt noch am gleichen Abend einen Callboy. Sie fragt ihn, ob er etwas Besonderes drauf hat. Er: Madame, ich küsse Ihren Bauchnabel. Sie: Idiot, das kann mein auch. Ja, Madame, aber ich küsse ihn von innen. Es war ein 80er Spezial. Seid ihr bereit, Jungs? Ganz klar. Affi! Die kriegen sich wieder nicht mehr hier. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me. Ja, immer freitags ist der Windschale hier bei Hitradio von 19 bis 23 Uhr. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hitradio Gaga. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenn ich Unterhaltung! Jetzt kommt wieder mein Back in Time Spezial. Pitbull. Let's listen, baby. No, yeah, you baby. Back. Baby, in, let's make a movie, baby. Time, excuse me, baby. Let's, yeah, you baby. Go, no, you groovy, baby. Back, let's make a movie, baby. Time. It's Mr. Worldwide, AGA, reporting live from Cape Canaveral, MK, big sign, let's rap. They can try if they want to. What pimps saw a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ja, in der Arena werden gerade die Hymnen gesungen und dann geht's gleich los. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Wer falls kein Fernseher zur Hand hat. Gibt's das überhaupt? Ich hoffe nicht. Außer wer unterwegs ist vielleicht. Ja, my sweet baby, my sweet baby. Pitbull Spezial. Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Put your hands up, put your drink up, put them bottles up, put your hands

Connection complete. Ja, heute Abend nach dem Fußball geht's ins Codex, ganz klar. Heute ist nämlich auch noch Single Party. Ladies erhalten 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dann kriegt ihr ja so Bändel, Leuchtbändel, die ihr behalten könnt. Grün heißt Single und für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Punta Rosa. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Ja, heute im Codex, ganz klar. Codex Club in Aachen. Wow. Morgen Samstag. Projekt X. Zu jedem Longdrink gibt es einen Buchstaben. Wenn ihr das Wort Smirnoff zusammenbekommt, dann bekommt ihr eine 0,7 Liter Flasche Smirnoff gratis. Und da ist Sammeln und Tauschen angesagt, ganz klar. Und bis 24 Uhr jeder Wodka Lemon 2 Euro. Und wieder auf drei Floors. Ein extra Black- und Hip-Hop-Floor ist da nach Tremor. Absolute Spitze. Codex Club in Aachen. Connection complete. Hier geht's ins Wochenende. Und ich gehe nach der Sendung auch ins Codex, ganz klar. Yay! Ja, willkommen! Hey! Oh Mann! Sau heiß ist, Sonne brennt, ein frisch zapfter Mast im Radio, da macht's erst dann Spaß. We will rock it. Rock it, rock it. We will rock it. Surprise, surprise, the glorious night, shining so bright. Oh, we all came for to see the true battle, the rumble and the rattle. Now tell us that battle, drop you off the saddle. Now hold on tight, here we go, can you handle? Make it look so easy, like flick of a wrist. You might be bad, but you don't have this. Here we go, pom-pom, this is the

21.08 Uhr, es steht immer noch 0:0. Eines Best-of und die sind Ende Juli bei den Hot Summer Nights im Codex in Aachen. Live, ganz klar. Give me that mo-mo wet, wet. Give me that Christmas

Peugeot Autohaus Rot. Offizieller Partner des Codex Clubs. Erwähne im Autohaus Rot den Codex Club und genieße jede Menge Vorteile nur für dich. Peugeot Autohaus Rot in der von Dreisstraße 47 in Aachen. Hey, eine Probefahrt in deinem Lieblingsauto ist kostenlos. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend, nach dem Fußballspiel, geht's ins Codex, ganz klar. Da ist nämlich auch noch Single Party. Ladies erhalten 10 Euro Feier für Freiverzehr bis 24 Uhr. Hey, super. Da, da, da, da, da. Im großen Club DJ Matrix, DJ Tarzan, im kleinen DJ Tom und Johnny F. Und dann gibt es ja Bändchen nach Schwimmern, dass man gleich weiß, wo man dran ist. Grünes Bändchen, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Und Rot, ich bin vergeben. Distance, bitte. Genau. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Projekt X. Zu jedem Longdrink gibt's einen Buchstaben und wenn ihr das Wort Smirnoff zusammen habt, gibt's eine 0,79 Liter Flasche Smirnoff gratis. Da ist also Sammeln angesagt und Tauschen. Morgen Samstag, da sind wieder drei Dancefloors aktiv. Ein Hip-Hop, ein 90er, Deutsch und Rock und der große Club. Alles klar? Da sind Codex in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Rock your body till your body's on fire. Rock your body. 36. Minute, 1-0 für Deutschland. Ah, nicht zu fassen. Showtime. Noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Wie alle. Jetzt kommt. Oh, oh Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Should be dancing, kurz vor halb zehn. Willkommen, Nachtschwärmer. Ah, nicht zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of... ja 21.34 Uhr. Immer noch 1-0 für Deutschland. Wird wahrscheinlich gleich die Halbzeit sein. Und ich sage hallo, Nachtschwärmer. Here we go. The point where everything is completely unimportant. Except the beat. Do you want it? Do you really want it? Schwärmer Spezial. Come on. Dance with me, move your body, your life is big. Come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, your life. The end of civilization is here. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. Come on! Check it out. Hey, you, let's go. Welcome to the Sugar Show. Chuck your candy in the air, yeah, there is sugar. Ja, die Mannschaft geht in die Kabinen. Halbzeit. Ich bin so glücklich, dass mein ständiger Begleiter hier im Studio, Al Bundy, ihr kennt ihn ja, den größten Dampfschuhverkauf aller Zeiten, nicht hier ist. Er ist beim Fußball. Ja, wie finde ich das? Oh, ich glaube das einfach nicht. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime. Jetzt bringen wir mal was Fußballspezifisches. Aufgepasst! Da ist das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Wir leben hückt et moje, so schnell vergeht die Zeit. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Get up, stand up. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? Did it ever get you far? You never seem so tense, love. So, Leute, Spezial, House of Pain, Spezial, 21.43 Uhr. Hey, hört mal her! Jetzt kommt die Werbung! Hoch über den Dächern von Oberkirch gibt es einen magischen Ort, die Schauenburg. Und genau an diesem Ort befindet sich auch das Burgrestaurant. Genießen Sie badische Küche, Cocktails, Events und einen herrlichen Blick auf das Rennstal. In der Gastronomie auf der Schauenburg in Oberkirch. Wahnsinn, diese Stromkosten. Meier, Ihr Gehalt wird gekürzt. Chef, schon mal an eine Photovoltaikanlage gedacht? Eine Solarstromanlage? Für unser Firmendach? Ja, mit den Experten von Megasolar effektiv und langfristig selber Strom erzeugen und bares Geld sparen. Investieren Sie jetzt mit Photovoltaik in die Zukunft Ihrer Firma. Infos unter mega-solar.eu. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr.

Ja, zweite Halbzeit beginnt. Bei mir tut sich was nach Schwimmer. Mach doch mal einer von euch die Tür auf! Ich hab keine Hand frei! Oh, der pocht gegen die Tür. Mein Freund ist da. Al. Ich mach dir auf, ich komm gleich, Al. Oh, ich glaub das einfach nicht. Oh, oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime. Ausgelassene Lebensfreude. Tonight's entertainment is being brought to you by a DJ who is more than the proverbial newt. Das ist ja unglaublich. Nächster Akt bei Pitbull Spezial. Yeah. but number two. Y'all just halfway thoughts, not off the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Spezial Pitbull nur für Nachtschwärmer. 21:58 Uhr, immer noch 1-0 für Deutschland. Und ich sage Hallo. Hallo Al, grüß dich. Peck, Kelly, Bart, Charlie. Ja, grüß dich. Ja, endlich bist du ja da, Herr. Freust du dich darüber? Andy ist der Name und der steht für Heldentum. Ja, ja, wissen wir ja. Und bist du gut drauf? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Also nicht gut drauf. Ach komm, Erl. Haben sie noch nicht zu trinken gegeben da bei dem Fußballspiel? Ach, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur über meine Leiche. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hit Radio Uhr. Jetzt machen wir ein kleines Chichi D'Agostino Spezial. Jetzt 1-1. Hit. Gigi D'Agostino. Hi, hi. Schön, endlich wieder Wochenende. Alle am Start. Was sagt ihr? Göttlich, hein, Nachtschwärmer. DJ Antoine. Und Mike Oldfield. Yeah. Der Hitzeausstoß wurde erneut grundlos gesteigert. Wir bringen sie dahin, wo die Action ist. 2-1 für Deutschland. She's the most beautiful girl I've ever seen. She can- DJ. Für Deutschland. Und wir haben 22.12 Uhr und ich sag Hallo, Nachtschwärmer. Kannst du mir sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Mit einem Tor gefallen, 3-1 für Deutschland.

Und bis 0 Uhr Wodka Lemon 2 Euro. Im Sonnenangebot, Nachtschwärmer. Und nachher, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! To the maximum. Music nonstop. 4-1 für Deutschland. Ich habe mir gedacht, jetzt brechen die Dämme. Die armen Griechen. Ja, 22.24 Uhr. Der Show-Freitag. Es geht wieder heiß her. Freitagabend bei Radio Ohr. Freitag wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Thank you. as strange as when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake. Gleich 22:30 Uhr. Spielstand 4-1. Und ich sag Hallo Nachtschwärmer. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Ja, willkommen! Jetzt machen wir neue Deutsche Welle Spezial. Check it out, Joe. Nächster Trainer, es ist nächster Bänder, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, you got sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. Ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt tun. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, der Ritt ist nicht noch Rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie. Thank you. 4-2 für Griechenland durch Elfmeter. Nee, Verzeihung, 4-2 für Deutschland. Die haben aufgeholt um ein Tor, die Griechen. Oh, mich macht das schon total fertig. Ja, nachdem das Spiel zu Ende 4-2 für Deutschland. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. A whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. That all started with a big bang. Flame hooker, prostitute, wench, bomb, it's her mind. But in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas kiss me if offense to wear a condom next time. When it comes to me, I am ready.

Sonne und Wind und Easy Life. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Jetzt machen wir ein kleines 90er-Special. Genau, 22:50 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. So, nachdem wir auch mit der doofen Witzecke bin ich ins Hintertreffen geraten. Das hole ich nächstes Mal nach. Ganz klar. Al, was gibt's? Da hat wieder ein paar Bier reingezogen, ich merk's. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Ja, sei auch super. Also, wer macht mit? Der Bandikampf ruft. Los. Also, Johnny, komm. Was ist denn? Brothers and sisters. What's going on? El Bandi. In the house. Jetzt der Bandikampfruf. Das ist der Sound der 90er. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, night, night. Night, day and night, I toss and turn, I keep this in my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this, madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think first, but surely finish last. Ja, immer freitags ab 19 Uhr. Freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hitradio Uhr. Gaga. Ja, ich komme in die Endrunde nach Schwemme. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es!